alles Gute vor uns. Wake the city and tell the people. Alles Schlechte geht vorbei. Lord of mercy, yeah. Auf dieser neuen Route vor uns sind die Gefangenen wieder frei. Wir haben alles Gute vor uns. Alles Schlechte geht vorbei. Auf dieser neuen Route vor uns sind die Gefangenen endlich wieder frei. Wer weiß, wann es anfängt? Wake the city and tell the people. Ich spüre, dass es beginnt. Some things will change for the better. Hey, some things will change for the worse. My brother and my sister, I'm writing you this letter. May you not be touched by the curse of the roots, Lord of mercy, yeah. Wir haben alles Gute vor uns. Halte durch bis dorthin. Auf dieser neuen Route vor uns macht jedes Leiden Wiedersehen. Wer weiß, wann es anfängt? Ich spüre, dass es beginnt. Something will change for the better. Something will change for the world. My brothers and my sisters, I'm writing you this letter. May you not be touched by the curse. Lord of mercy, yeah. Wir hatten so viel schlechte Tage, hatten so viel Gutes vor. Wake the city and tell the people. Nicht zieht sich mehr die Waage. Doch bald ertönt ein himmlischer Chor. Wer weiß, wann es anfängt? Denn ich spür, dass es beginnt. Some things will change for the better. Some things will change for the worse. My brothers and my sisters, I'm writing you this letter. May you not be touched by the curse. Then again, some things will change for the better. Yes, some things will change for the worse. My brothers and my sisters, I'm writing you this letter. May you not be touched by the curse of the curse, Lord of mercy, yeah. Wir haben alles Gute vor uns. Halte durch bis dorthin. Auf dieser neuen Route vor uns. Es macht jedes Leiden wieder Sinn. Wer weiß, wann es anfängt? Denn ich spür, dass es beginnt. Some things will change for the better. Yes, some things will change for the worse. My brothers and my sisters, I'm writing you this letter. May you not be touched by the curse. I said the curse of the worst, Lord of mercy, yeah. Some things will change for the better. Some things will change for the worst. So I'm writing you this letter. May you not be touched by the curse of the worst, not a mercy. Yeah.